fühlte sich wirklich aufgenommen in ihre Gemeinschaft und zu ihnen gehörig, und gleichzeitig schwand aus seinem Gedächtnis jede Erinnerung daran, dass es in der Welt, aus der er gekommen war und in die er nun den Rückweg suchen wollte, Menschen gab, Menschen, die alle ihre eigenen Vorstellungen und Meinungen hatten. Das Einzige, woran er sich noch dunkel erinnern konnte, war sein Zuhause und seine Eltern. Doch tief auf dem Grund seines Herzens lebte noch ein anderer Wunsch als der, nicht mehr allein zu sein. Und dieser andere Wunsch begann sich nun leise zu regen. Das geschah an dem Tag, als er zum ersten Mal bemerkte, dass die Iskanari ihre Gemeinsamkeit nicht dadurch erlangten, dass sie ganz verschieden geartete Vorstellungsweisen zusammenklingen ließen, sondern weil sie einander so völlig glichen, dass es sie keine Anstrengung kostete, sich als Gemeinschaft zu fühlen. Im Gegenteil, es gab für sie gar nicht die Möglichkeit, miteinander zu streiten oder uneins zu sein, denn keiner von ihnen fühlte sich als Einzelner. Sie mussten keine Gegensätze überwinden, um Harmonie untereinander zu finden, und gerade diese Mühelosigkeit erschien Bastian nach und nach unbefriedigend. Ihre Sanftheit erschien ihm fade und die immer gleiche Melodie ihrer Lieder monoton. Er fühlte, dass ihm etwas an alledem fehlte, dass ihn nach etwas hungerte, doch konnte er nicht sagen, was es war. Das wurde ihm erst klar, als einige Zeit später eine Riesennebelkrähe am Himmel gesichtet wurde. Alle Iskanari bekamen Angst und versteckten sich unter Deck, so rasch sie konnten. Aber einem gelang es nicht mehr rechtzeitig. Der ungeheure Vogel stieß mit einem Schrei herab, packte den Unglücklichen und trug ihn im Schnabel fort. Als die Gefahr vorüber war, kamen die Iskanari wieder hervor und setzten die Reise mit Gesang und Tanz fort, als ob nichts geschehen wäre. Ihre Harmonie war nicht gestört, sie trauerten nicht und klagten nicht. Sie verloren kein einziges Wort über den Vorfall.